Nummer 4. Und zum Schluss noch das Wetter. Es sieht weiterhin gut aus. Auch morgen wird es wieder sonnig und trocken mit Temperaturen bis 28 Grad. Gegen Abend kann es vereinzelt kurze Gewitter geben. Die weiteren Aussichten: Es bleibt sommerliches Badewetter. Nummer 5. Hier noch eine Verkehrsdurchsage. Achtung Autofahrer auf der Autobahn A8 Richtung Stuttgart. Zwischen Oberelchingen und Ulm-Ost kommt es wegen einer Baustelle zu Behinderungen. Die rechte Fahrbahn ist gesperrt. Nummer 6. Wir kommen zum Sport. Fußball. Im Spiel um den deutschen Meister hat der FC Bayern München gegen den Club aus Nürnberg verloren. In dem spannenden Spiel unterlagen die Bayern mit 0:2.